Nach einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Tonglys trat eine Organisation am 13. März in der Nähe der amerikanischen Botschaft in Seoul in einen Sitzstreik gegen die Stationierung des Raketenabwehrsystems SAT und die Atomkriegsübungen gegen die DFIRK, die durch die USA und Südkorea unternommen werden. Die Organisation mit dem Namen Gemeinsame Aktion der Bürgerinitiativen und Gesellschaftsorganisationen gegen die SAT-Stationierung und die südkoreanisch-amerikanischen Militärübungen Kirillov und Adler gehören unter anderem die Unterstützungsgesellschaft für politische Häftlinge vom Rat der Bewegung der Familien für die Demokratisierung Südkoreas, die Süddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes und die Partei für Wohlfahrtswiedererlangung. Andere Medien berichteten, dass verschiedene Büro- und Gesellschaftsorganisationen Südkoreas entschieden gegen die Forcierung der SAT-Aufstellung durch die USA und Südkorea protestieren. Unter ihnen sind das Außerordentliche Maßnahmekomitee des Wohnbuddhismus für den Schutz des Heiligen Ortes Songju und das Friedensforum für die koreanische Halbinsel.